Hören Teil 2. Sie hören 4 Gespräche. Welcher der Sätze A bis F passt am besten zu welchem Gespräch? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 28 bis 31 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Gespräche einmal. Nummer 28. Also, immer wenn ich ins Büro komme, kriege ich Kopfschmerzen. Was ist denn los, Dennis? Ich weiß nicht. Irgendwas riecht hier komisch. Ach was, das bildest du dir nur ein. Ich rieche nichts. Doch, vielleicht ist es das Mittel, das die Reinigungsfirma neuerdings benutzt. Ja, könnte sein. Es riecht anders. Sollen wir das Fenster öffnen? Das reicht nicht. Wir arbeiten jeden Tag hier. Da will ich grundsätzlich keine gesundheitsschädlichen Dämpfe einatmen. Das möchte ich auch nicht. Ich bitte den Chef, mit der Reinigungsfirma zu sprechen. Nummer 29. Hast du schon gehört, Daniel? Wir bekommen neue Laborkittel. Was? Schon wieder? Ja, sie sind schwerer als die alten, sollen aber angeblich besser schützen. Hier ist ein Bild. Naja, schön sind sie ja nicht gerade. Das ist doch nicht so wichtig. Vor kurzem hat sich ein Kollege trotz Kittel mit einer Chemikalie verletzt. Also ich finde einen Laborkittel, der zuverlässig schützt, sehr wichtig. Wir sind halt auch nur Menschen und ein Moment der Unaufmerksamkeit kann schlimme Folgen haben. Nummer 30. Hallo David, gut, dass ich dich treffe. Hallo Joanna. Die Geschäftsleitung hat uns doch vor kurzem die neuen und größeren Büros für die verschiedenen Teams gezeigt. Also ich finde, da muss dringend nachgearbeitet werden. Du meinst die Lärmbelästigung durch den Kopierer? Ja, er steht mitten im Büro. Wir brauchen dringend einen gut belüfteten Extraraum für die Kopierer. Damit wir die Tonerpartikel nicht ständig einatmen? Genau, das kann krank machen. Der Betriebsrat unterstützt meinen Vorschlag auch. Okay, lass uns einen Termin mit der Geschäftsleitung ausmachen. Nummer 31. Guten Morgen. Hört mal bitte alle kurz her. Was gibt's denn? Wo brennt's? Brennen ist ein gutes Stichwort. Die Geschäftsleitung will regelmäßige Übungen einführen. Verhalten bei Brand, was tun, wenn eine Chemikalie ausläuft und so weiter. Das ist bestimmt sinnvoll. Die letzten Trainings sind schon lange her. So ist es. Und besonders gut waren sie auch nicht. Viel zu theoretisch. Genau, das soll sich ändern. Nächsten Samstag ist eine Notfallübung mit vielen praktischen Übungen angesagt. Ich hoffe, ihr könnt das alle einrichten. Am Samstag? Wochenende ade. Ende des Tests, hören Teil 2.